das Lied, hört das Lied vom chilenischen Metall. Wenn der Herr wohl es haben, heutzutage wieder zumal. Denn es starb das Volk der Inkas dazumal, dazuland. An der spanischen Gier nach all dem Gold, das man dort fand. Hört das Lied, hört das Lied vom chilenischen Metall. Wenn der Herr wohl es haben, heutzutage wieder zumal. Doch die Erde unterschiede so aus Kupfer und Blei. Schlug wie eine große Glocke, mach dich frei, mach dich frei. Faste zu die fremde Hand, hart am Hals, hart am Hals. Und mit ihr kam übers Land der Rollen, der Fluch des Metalls. Presste zu des Landes Kehle, Kupfer wurde das Brot. Bleiern steckte jede Nachricht, Allende ist tot. Und mit ihm starben viele und man weiß überall, die Ermordeten von Chile waren ermordet fürs Metall. Hört das Lied vom chilenischen Metall, wenn der Herr wohl es haben.